Das Nazi-Regime löste die Einheitsgewerkschaften auf. Funktionäre und Funktionärinnen der Untergrundgewerkschaften wurden verhaftet und in Konzentrationslager gesperrt, ebenso wie die der Sozialdemokratischen und der Kommunistischen Partei. Die Arbeiter und Arbeiterinnen und die Angestellten mussten der Deutschen Arbeitsfront beitreten, der aber auch die Unternehmer angehörten. Die DAF war also keine Interessensvertretung der Arbeitenden, sondern eine Organisation, die die Arbeitenden kontrollierte. Das Nazi-Regime beraubte die Arbeiterinnenschaft ihrer erkämpften Rechte, ihrer politischen und gewerkschaftlichen Vertretungen. Das Schicksal, das den Insassen der Konzentrationslager, den politischen Gegnern der Nazis ebenso wie den Juden und Roma zugedacht war, hieß zunächst Vernichtung durch Arbeit. Im Steinbruch oder auf der Baustelle sollten sie sich bei mangelhafter Ernährung zu Tode schuften. Auch in den späteren Vernichtungslagern wurden die Arbeitsfähigen zunächst noch als Arbeitssklaven genutzt, während die Kranken und Schwachen gleich ins Gas geschickt wurden. Während die deutschen und österreichischen Arbeiter an der Front verbluteten, mussten die Frauen in den Munitions- und Rüstungsbetrieben ihre Stelle einnehmen. Doch da das nicht reichte, holte das Regime Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus den besetzten Ländern. Auch die wurden in Lagern untergebracht und kaum besser ernährt als die KZ-Häftlinge. Sie wurden durch Prügel bestraft, wenn sie nicht spurten, und starben massenweise an Unterernährung. 1944 stellten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen 20% der Arbeitskraft in Deutschland. In den geheimen Widerstandsgruppen arbeiteten zunächst Männer und Frauen aus den freien Gewerkschaften, der Sozialdemokratischen und der Kommunistischen Partei zusammen. Später stießen aber auch Menschen aus christlichen, aus bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen dazu. Zunächst ging es darum, Verbindungen aufzubauen und von den Nazis Gejagte zu verstecken und mit Lebensmitteln zu versorgen. Später wurden Sabotageakte verübt, um die Niederlage der Nazis zu beschleunigen. In den letzten Monaten ging es darum, die Zerstörungen zu verhindern, die die Nazis noch in letzter Minute auf ihrem Rückzug versuchten. Noch während der Kampf um Wien tobte, trafen sich sozialistische, christlich-soziale und kommunistische Gewerkschafter und beschlossen, einen einheitlichen österreichischen Gewerkschaftsbund aufzubauen. Es sollte keine getrennten Richtungsgewerkschaften mehr geben. Am 13. April 1945 befreite die Rote Armee Wien. In der Zweiten Republik bestimmte im Wesentlichen die Sozialpartnerschaft die Politik der Gewerkschaften. In den Jahren nach dem Krieg schlossen ÖGB und Arbeiterkammer auf der einen Seite, Bundes- und Landwirtschaftskammer auf der anderen mehrere Lohn-Preisabkommen, um eine Inflation zu verhindern und einen geordneten Aufbau der Wirtschaft zu ermöglichen. Viele Arbeiter und Arbeiterinnen meinten freilich, dass die ÖGB-Führung sich zu sehr von den Interessen der Unternehmer vereinnahmen ließ. Die Unternehmer wollten die Löhne niedrig halten, um die Gewinne in einen schnellen Wiederaufbau investieren zu können. Nach dem vierten Lohnpreisabkommen 1950 kam es im Oktober zu Protesten gegen die ÖGB-Führung und zu Streiks, an denen sich über 100.000 beteiligten. Regierung und ÖGB-Führung beschuldigten die Kommunistische Partei, diesen Streik für einen Putsch ausnutzen zu wollen. 1957 wurde die Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen gebildet, in der Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer die Arbeitgeberinteressen, ÖGB und Arbeiterkammer die Arbeitnehmerinteressen vertreten. Diese Form der Zusammenarbeit hat bewirkt, dass es in Österreich seit 1950 kaum mehr Streiks gegeben hat. Kritisiert wird an der Sozialpartnerschaft, dass hier Beschlüsse außerhalb des Parlaments ausgehandelt werden und es keine Kontrolle darüber gibt, wie sie zustande kommen. Da die beiden Arbeitgeberverbände seit 1945 von der ÖVP, die Arbeitnehmerverbände von der SPÖ dominiert sind, sind alle anderen politischen Kräfte von der Sozialpartnerschaft ausgeschlossen. 1959 wurde ein Generalkollektivvertrag über die 45-Stunden-Woche abgeschlossen. 1964 wurde der Mindesturlaub auf 3 Wochen verlängert. Von 1969 bis 1975 wurde die Wochenarbeitszeit schrittweise verkürzt, bis die 40-Stunden-Woche erreicht war. Unter der ÖVP-FPÖ-Koalition von 2000 bis 2007 wurde die Sozialpartnerschaft stark zurückgedrängt, doch erlangte sie unter den SPÖ-ÖVP-Regierungen seither wieder größere Bedeutung. 2007 einigten sich die Sozialpartner darauf, dass bis 2009 der Mindestlohn 1.000 Euro betragen soll. Die Gewerkschaftsbewegung in Österreich hat viel erreicht. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie heute vor neuen und neuartigen Problemen steht. 12% der in Österreich lebenden Menschen leben in Armut oder sind armutsgefährdet. Das sind mehr als 1 Million. Fast 250.000 sind working poor, Menschen, die kein ausreichendes Einkommen haben, obwohl sie einer Erwerbsarbeit nachgehen. Prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen zu, also Arbeitsverhältnisse mit zu geringer Einkommenssicherheit. Befristete Arbeitsverträge, freie Dienstverträge und Leiharbeit statt fixer Anstellung. Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung. Die Globalisierung ermöglicht es den Unternehmen, den Druck auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu verstärken, sie gegeneinander auszuspielen. Jeder 7. Mensch auf der Erde hungert. 2,5 Milliarden Menschen müssen mit weniger als 2 Dollar am Tag auskommen. Die Marktwirtschaft leistet Unglaubliches, wenn es darum geht, immer mehr, immer schneller zu produzieren. Doch sie versagt, wenn es darum geht, diesen Reichtum, der produziert wird, den Menschen zugutekommen zu lassen. Zum Wesen der Marktwirtschaft gehört es, dass das produziert wird, was am meisten Gewinn abwirft. Schuhe, Brot und Schulbücher werden nur erzeugt, wenn sie mit Gewinn verkauft werden können. Wenn Waffen mehr Gewinn abwerfen, dann werden eben Waffen erzeugt. Wenn in einem Land die arbeitenden Menschen nicht das Geld haben, um Schuhe und Schulbücher zu kaufen, weil das Geld bei einer kleinen Minderheit verbleibt, die ihre Macht erhalten will, dann werden statt Schuhen und Schulbüchern eben Maschinenpistolen und Kampfflugzeuge erzeugt. Starke Gewerkschaften, die international zusammenarbeiten, können dazu beitragen, dass die unglaublichen Produktivkräfte, die der Menschheit heute zur Verfügung stehen, auch wirklich für das Wohl der Menschheit eingesetzt werden und nicht für die Zerstörung des Planeten.